Gut. Ach, der Vortrag wird ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern. Und wie Peter schon sagte, danach kurze Pause und dann Möglichkeit zur Diskussion. Ja, ich fange mal an mit ein paar ganz grundsätzlichen Bemerkungen zur Frage der, was eigentlich der Staat in der bürgerlichen Gesellschaft darstellt oder warum es überhaupt einen Staat gibt. Weil von der ganz grundsätzlichsten Ebene her betrachtet, es handelt sich ja bei der bürgerlichen Gesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft, ist eine Gesellschaft, die sich auf ganz widersprüchliche und historisch spezifische Weise konstituiert, herstellt, was sie zunächst einmal an ihrem, sozusagen an der Grundstruktur ausmacht, ist, dass sie sich zusammensetzt aus vereinzelten Einzelnen, die miteinander in Beziehung treten, indem sie ihre partikularen Interessen gegeneinander verfolgen, also ihre privaten Interessen. Das heißt, und dieses in Beziehung setzen erfolgt über Waren, also indem Waren hergestellt werden und gegeneinander getauscht werden. Deswegen kann man auch sagen, die Beziehung, das in Beziehung setzen erfolgt über die Privatarbeit, über die Arbeit, also eine Vermittlung über die Arbeit, die Postone ja sehr ausführlich herausgearbeitet hat. Und zwar über die in den Waren dargestellte Arbeit. Also das ist notwendige Bedingungen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Die Arbeiten werden nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt, sondern über den Umweg der Waren. Indem also so die vereinzelten Einzelnen ihre Beziehung, ihre gesellschaftliche Beziehung darüber herstellen, dass sie Waren produzieren, stellen sie ihre Gesellschaftlichkeit in einer paradoxen Weise her, nämlich in der Form der Privatheit. Ja, das ist so Grundstruktur, Gesellschaftlichkeit in Form der Privatheit. An anderer Stelle hab ich es auch genannt oder haben wir es auch genannt, ungesellschaftliche Gesellschaftlichkeit. Aus dieser spezifischen Form der Vergesellschaftung ergibt sich neben anderen Dingen, auf die ich jetzt nicht eingehe, die Notwendigkeit des Staates. Warum? Ja, ganz einfach. Im Grunde, das gesellschaftlich Allgemeine kommt in den gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Einzelnen nicht vor. Sie vermitteln sich ja als Private. Und weil das nicht darin vorkommt, wird das Allgemeine an eine abgesonderte, separierte äußere Instanz delegiert. Und diese Instanz, der Staat, ist mit einer ungeheuren Machtfülle ausgestattet, muss das auch sein, weil seine Hauptaufgabe ja besteht, darin besteht, dieses Allgemeine zu repräsentieren gegenüber den vielen vereinzelten Einzelnen, die ihre Gesellschaftlichkeit in dieser paradoxen Form herstellen. Also die Hauptaufgabe des Staates ist es, den allgemeinen gesellschaftlichen Rahmen abzusichern. Schon aus einem ganz einfachen Grund, weil die allgemeine Konkurrenz der Privatinteressen sonst die gesellschaftliche Kohärenz in kürzester Zeit aufsprengen würde. Also eine Gesellschaft, die grundsätzlich auf dem Gegeneinander von partikularen Interessen beruht, müsste sich in kürzester Zeit in die Luft sprengen, wenn es nicht diese abgesonderte Instanz gibt, eben den Staat, der das Ganze dann zusammenhält und auch im Zweifelsfall gewaltsam zusammenhält. Das nur mal ganz grundsätzlich vorweg, um nochmal das Ganze einzuordnen, wovon reden wir, wenn wir vom Staat reden und von der Politik. Also wenn wir jetzt nur sagen, der Staat repräsentiert die ausgelagerte gesellschaftliche Allgemeinheit, dann wird das oft so verstanden, auch kritisch gegenüber uns, dass dann gesagt wird, ja, ihr sitzt ja da der bürgerlichen Ideologie auf, der Staat als neutraler, als Nachtwächter, Nachtwächterstaat oder als neutrale Instanz, die quasi über allem steht und wie ein Schiedsrichter in einem Fußballspiel tendenziell für alle gleich behandelt. Ja, das bedeutet es natürlich nicht, Also es heißt nicht, dass es diese ausgesonderte Allgemeinheit gibt, bedeutet nicht, dass diese Instanz alle Privatinteressen gleichermaßen berücksichtigt, sondern alle Privatinteressen gleichstellt. Gleich sind die Menschen gegenüber dem Staat insofern, als sie alle als Rechtssubjekte ihm gegenübertreten oder von ihm als Rechtssubjekte sogar gesetzt werden. Insofern gleich, aber nicht gleich im Sinne von alle Interessen haben das gleiche Gewicht. Welche Interessen sich durchsetzen oder welche Interessen sich stärker durchsetzen, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, von der historischen Situation, das verschiebt sich und natürlich auch im Kontext der historischen Situation von dem viel zitierten gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. Also wie werden Interessen vertreten, welche Stärke, mit welcher Vehemenz und Stärke werden Interessen vertreten, welche Möglichkeiten haben gesellschaftliche Gruppen, ihre Interessen geltend zu machen. Über allem gibt es natürlich ein allgemeines gemeinsames Interesse und das ist die Aufrechterhaltung der Kapitalakkumulation. Ich sehe gerade, meine Internetverbindung ist instabil, wird mir angezeigt. Also ich wiederhole es nochmal. Also es gibt ein allgemeines Interesse, das ist die Aufrechterhaltung der Kapitalakkumulation, die ja die allgemeinste Voraussetzung für die Gewährleistung der kapitalistischen Produktion und Lebensweise ist. Also Kapitalakkumulation, Warenproduktion, allgemeine Warenproduktion, der Rahmen dafür muss aufrechterhalten werden. Und das ist sozusagen das allgemeinste gemeinsame Interesse, das allgemeine Interesse. Aber innerhalb dessen gibt es natürlich eine Vielzahl, eine Unzahl an partikularen Interessen, Privatinteressen, die gegeneinander stehen. Weil aber die Aufrechterhaltung der Kapitalakkumulation die allgemeinste Voraussetzung ist und auch das allgemeine Interesse in einer ganz abstrakten Weise abbildet, deshalb haben natürlich auch die jeweils dominanten Kapitalfraktionen in einer bestimmten historischen Konstellation immer eine besonders starke Stellung. Das kann man dann auch an den historischen Situationen jeweils nachvollziehen. Trotzdem geht es letztlich immer darum, die Partikularinteressen irgendwie auszutarieren. Und dieses Austarieren ist immer umkämpft. Ja, also das ist eigentlich, und das ist das Feld der Politik. Also zum Feld der Politik werden die Partikularinteressen austariert. Es finden Interessenskämpfe statt, die politische Form übersetzt werden und dann entsprechend rechtlich kodifiziert oder in Verfahren abgebildet werden, in Umverteilungsmechanismen etc. Soweit nochmal zum ganz Grundsätzlichen und damit springe ich dann zu einer schon relativ nah an die Gegenwart heran, nämlich an die Zeit, in die Zeit, die man die Blütezeit der Regulationspolitik nennen kann. Diese Blütezeit der Regulationspolitik, das wird wenige von euch überraschen, ist die Zeit, die Ära des fordistischen Booms der Nachkriegszeit. Norbert, du bist stumm, schalte dich mal laut, bitte. Seit wann bin ich stumm? Nur 10 Sekunden oder so. Ach, irgendwie ein Mist mit dieser Technik. Also ich setze nochmal an, also die Blütezeit der Regulationspolitik, die Ära des fordistischen Booms, warum ist das die Blütezeit der Regulationspolitik? Grundsätzlich betrachtet deswegen, weil die Voraussetzung für ein weitgehend friedliches Austarieren der Partikularinteressen und also auch für die Herstellung von einem gesellschaftlichen Kontext auf Grundlage dieses Austarierens, die Voraussetzungen waren besonders stark oder gut ausgeprägt. Kurz zusammengefasst, die Ära der Massenarbeit des Fordismus. In dieser Ära steht der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und, das ist wesentlich, die Stellung der Arbeit gegenüber dem Kapital ist relativ stark. weil das Kapital eben auf Massenarbeit angewiesen ist, um sich zu verwerten. Und weil die ökonomischen Aktivitäten sehr stark auf den nationalstaatlichen Rahmen orientiert sind. Und deswegen war auch die gemeinsame Grundlage für diesen Interessen, um diesen Interessenkonflikt auszutragen, der dann politisch moderiert werden konnte, gegeben. Also Massenarbeit, Kapital, der gleiche Bezugsrahmen, weitgehend der gleiche, der nationalstaatliche Rahmen und eine starke Verhandlungsposition der Verkäufer und Verkäuferinnen der Ware Arbeitskraft. Und das, weil es eben auch Massenarbeit war und dieser Konflikt oder dieser Interessenkonflikt im Mittelpunkt stand, schuf das auch eine Grundlage für einen breitflächigen Ausbau der Infrastruktur, für öffentliche Daseinsvorsorge und so weiter, von der der überwiegende Teil der Bevölkerung profitierte. Diese Blütezeit ist im Grunde sehr kurz, es sind 30 Jahre, kann man sagen, vielleicht, je nachdem, wie man rechnet, vielleicht 35, 40. Auf jeden Fall wissen wir alle, dass diese Zeit in den 70er Jahren zu Ende geht, durch die Krise des Fordismus. Und diese Krise des Fordismus, die mehr als die Krise des Fordismus, sondern eine fundamentale Krise, diese Krise führt auch zu einer schweren Handlungs- und Legitimationskrise des Staates. Warum? Wir haben es in der Krise, die Krise des Fordismus ist ja im Grunde nicht einfach, wird ja oberflächlich so genannt, aber ist ja eine viel tiefere strukturelle Krise, nämlich eine Krise, die ausgelöst wird durch die dritte industrielle Revolution, die zur massenhaften Verdrängung von Arbeitskraft führt. Und diese massenhafte Verdrängung von Arbeitskraft zerstört gleichzeitig aber auch die Grundlage für eine kraftvolle Interessenspolitik der LohnarbeiterInnen. Damit versagen dann auch, oder gleichzeitig versagen die Instrumente der keynesianischen Wirtschaftspolitik, weil eben es ja eine Strukturkrise war und nicht einfach eine Konjunkturkrise, also massenhafte Verdrängung, die Produktivkraft, Wissen tritt in den Vordergrund, also es ist ein totaler Umbruch. Und deshalb sind auch die Folgen entsprechend einschneidend. Wir haben eine andauernde Stagflation, das ist ja so eine Wortschöpfung aus Stagnation und Inflation. Es gibt eine strukturelle Massenarbeitslosigkeit, die Staatsverschuldung schnellt hoch, das ist alles 70er, 80er Jahre und die Krise wird damals als fast schon unlösbar diskutiert. Also wie soll man aus der Krise wieder rauskommen? Und das ist eben nicht einfach nur eine wirtschaftliche Krise und eine soziale Krise. Es ist auch eine Krise der Interessenvertretungspolitik. Und es ist eine Krise des Staates. Der Staat steht plötzlich da mit den Versprechen, wir können das regulieren. Diese Versprechen sind nicht einlösbar. Und das löst eine Legitimationskrise aus. Und diese Legitimationskrise öffnet überhaupt erst den Raum für die neoliberale Revolution. Ja, ich will das jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber es wird ja oft so dargestellt, als sei die neoliberale Revolution irgendwie durch massive Lobbypolitik, durch Hinterzimmerpolitik, durch politische Intrigen durchgesetzt worden. Das gibt es natürlich alles, aber die neoliberale Revolution hätte sich niemals durchsetzen können, wenn es nicht diese strukturelle Krise gegeben hätte, die nicht nur die Kapitalverwertung in Frage gestellt hat, sondern eben auch damit die darauf beruhende Interessenpolitik und Konsensherstellungspolitik. Die neoliberale Politik reagiert auf diese staatliche Handlungs- und Legitimationskrise, also und zwar durch ein, ich habe es genannt, offensives Ausweichen. Ja, es gibt ja sehr viel Kritik, der Staat greife zu sehr ein, der Staat kann das nicht regeln, der Markt regelt das besser und so weiter. Das ist ja der übliche neoliberale Diskurs, der bis heute anhält und den wir auch alle kennen. In der Folge passiert ja etwas, was für uns auch alle nicht neu ist. Der Staat zieht sich zurück aus sehr vielen öffentlichen allgemeinen Aufgaben, in einigen Ländern mehr, in anderen weniger. In Deutschland gab es eine gewisse Verzögerung. Diese Aufgaben werden entweder kaputt gespart oder privatisiert, weil der Staat ja sagt, oder die neoliberale Politik ja sagt, der Staat soll das gar nicht machen, der ist nicht zuständig, der Markt regelt das viel besser, deswegen zieht sich der Staat zurück, wir überlassen das dem Markt und dann wird das schon alles laufen. Also im Grunde eine Ausweichbewegung vor der Aufgabe, diese Probleme durch den Staat zu lösen oder in irgendeiner Weise zu regeln. Und das Ganze wiederholt sich auf der Ebene der ideologischen, einer ideologischen Ausweichbewegung. Ja, also die ideologische Ausweichbewegung und auch die politische Ausweichbewegung besteht darin zu sagen, die vereinzelten Einzelnen sind selbstverantwortlich. Ja, also man redet sehr viel von der Selbstverantwortung des Einzelnen, wobei diese Selbstverantwortung des Einzelnen nichts anderes heißt, als jeder Einzelne und jede Einzelne muss sich am Markt zurechtfinden, also irgendwie in der Konkurrenz behaupten, wer das nicht schafft, ist selber schuld. Hinter dieser Strategie steht eine Logik, ja, also die quasi zielt auf diese Legitimationskrise. Und die Logik dieser Strategie ist im Kern zusammengefasst, wenn der Staat nicht zuständig ist, kann er auch nicht versagen. Ganz simpel. Ja. Gut. Jetzt ist natürlich so, dass diese neoliberale Hegemonie oder die neoliberale Politik sich auch auf eine gesellschaftliche Hegemonie stützen musste, die hergestellt wurde. Und diese Herstellung der neoliberalen Hegemonie war besonders erfolgreich in den 90er Jahren. Auch bis weit, zum Teil wirkt das ja bis heute fort, aber der Höhepunkt, kann man sagen, dieser neoliberalen Hegemonie war in den 90ern, Anfang der Nullerjahre. Und das hatte auch bestimmte materielle Gründe. Da war zum einen, also es ist jetzt mal so wichtigste Gründe, ist zum einen, dass es der neoliberalen Politik tatsächlich gelungen ist, die Akkumulationskrise des Kapitals nicht zu lösen, aber zu verschieben. Und das ist gelungen durch die Deregulierung der Finanzmärkte. Die Deregulierung der Finanzmärkte hat dafür gesorgt, dass das Kapital massenhaft an die Finanzmärkte ausweichen konnte. Also Kapital, was in der sogenannten Realwirtschaft keine ausreichenden Verwertungsmöglichkeiten mehr hatte, konnte an die Finanzmärkte ausweichen, hält bis heute an und akkumulierte dort als fiktives Kapital, nämlich durch Vorgriff auf zukünftigen Wert. Das führe ich jetzt im Einzelnen nicht aus, da gibt es eine ganze Reihe von Vorträgen von uns und Texten, wo man das ja auch nachlesen kann. Das ging einher mit der Globalisierung, also Öffnung der Märkte, Orientierung auf den Weltmarkt und das schuf tatsächlich einen weltwirtschaftlichen Boom. Allerdings, dieser weltwirtschaftliche Boom hing von den Finanzmärkten ab, also davon, dass die Finanzmärkte wirklich weiter in Gang blieben oder die Akkumulation an den Finanzmärkten weiterlief und das ist bis heute der Fall. Das war einmal der wirtschaftliche Grund. Das andere war der Zusammenbruch des Realsozialismus, der natürlich jetzt nicht einfach vom Neoliberalismus ausgelöst wurde. Aber der hat natürlich die Ideologie der Überlegenheit und der Alternativlosigkeit der Marktwirtschaft massiv abgestürzt. Also es gibt keine Alternative zum Kapitalismus. Demokratie und Marktwirtschaft haben gesiegt. Das war so die Parole der 90er Jahre. Ein wichtiger Faktor war für die Herstellung der neoliberalen Hegemonie, war aber auch, dass die wirtschaftliche Deregulierung einherging mit einer gesellschaftlichen Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile. Ja, also eine Öffnung dieser starr gefügten Strukturen des Fordismus. Die waren schon aufgebrochen worden durch die 68er-Bewegung und die neuen sozialen Bewegungen. Aber jetzt verallgemeinert sich das und genau das schafft auch eine sehr hohe Akzeptanz in den Mittelschichten, großen Teilen der Mittelschichten und neutralisiert die gesellschaftskritischen Impulse, die in den sozialen, neuen sozialen Bewegungen ja vorhanden waren. Also Ausbrechen aus den alten Arbeitsformen, aus den starren Arbeitsformen, sexuelle Orientierungen, Ausbrechen aus dieser, aus den binären Geschlechterverhältnissen, all diese Dinge, die sind plötzlich gesellschaftlich weit verbreitet und das schafft eine hohe Akzeptanz für den Neoliberalismus oder die ganze, oder unterstützt die Hegemonie, die Herstellung der Hegemonie. Damit einhergeht allerdings auch eine Atomisierung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse und das führt klarerweise zu einer weitgehenden Entsolidarisierung und Entpolitisierung. Also so jeder gegen jeden, jede und jeder muss schauen, wie man zurechtkommt am Markt und so weiter und so fort. Also dieses Abschieben der Verantwortung auf die Einzelnen, das hat sich auch sehr stark in den Mentalitäten durchgesetzt. Grob gesagt, also 90er Jahre, die Faktoren, die die neoliberale Hegemonie abstützen. Nun kommt aber, nun beginnen aber die Nullerjahre und mit den Nullerjahren treten eine Reihe von schweren Krisen auf, die die neoliberale Hegemonie erschüttern. Also plötzlich ist es eben nicht mehr so klar, dass der Markt alles regelt, dass das alles funktioniert. Und deswegen wird dann auch der Ruf nach der Politik wieder laut. In verschiedenen Abschnitten, ich habe das jetzt mal grob zusammengefasst, weil ich jetzt hier diesen historischen Durchgang mehr mache, aus analytischen Gründen machen, um deutlich zu machen, wo hier diese Handlungskrise herkommt. Also nur eine Reihe von Krisen, die den Ruf nach dem Staat laut werden lassen. Und jetzt zeigt sich aber, dass die Grundlagen für die Herstellung von Konsens durch Interessensausgleich, also durch politischen, durch Interessensausgleich in der politischen Sphäre, dass diese Grundlagen nicht mehr existieren oder jedenfalls sehr stark untergraben worden sind. Die Verlagerung der Akkumulationsdynamik an die Finanzmärkte hat dazu geführt, dass das Kapital weitgehend unabhängig geworden ist von der wahren Arbeitskraft. Also Akkumulation funktioniert an den Finanzmärkten. Es muss nicht mehr der Weg durchgegangen werden durch die Ausbeutung von Arbeitskraft. Tendenziell, also natürlich findet das alles weiterhin statt, aber die Hauptdynamik der Akkumulation sitzt an den Finanzmärkten und das macht das Kapital zu einem erheblichen Teil unabhängig von der wahren Arbeitskraft und bringt natürlich ein Ungleichgewicht in die Verhandlungen hinein, in den Verhandlungen und den Interessensausgleich hinein. Das Kapital hat auch gar nicht mehr unbedingt das Interesse an einer Infrastruktur, jedenfalls nicht an einer flächendeckenden Infrastruktur. Und die wahre Arbeitskraft oder VerkäuferInnen der wahre Arbeitskraft stehen sehr geschwächt da. Also auf der einen Seite die dritte industrielle Revolution, die sie tendenziell überflüssig macht, die läuft ja weiter. Und auf der anderen Seite eben die Verlagerung an die Finanzmärkte, die dem Kapital eine große Unabhängigkeit gegenüber der wahren Arbeitskraft verschafft. Dann ist die Wirtschaftspolitik auch weitgehend abhängig von der Finanzmarktdynamik. Also die Finanzmärkte müssen gefüttert werden. Die berühmte Geldpolitik des sogenannten lockeren Geldes wird immer dann gefahren, wenn es Krisen an den Finanzmärkten gibt. Also wird Geld in die Finanzmärkte hineingepumpt, um das mal salopp zu sagen. Also die Finanzmarktdynamik muss in Gang gehalten werden, weil eben daran nicht nur die gesamte wirtschaftliche Dynamik, sondern auch die darauf beruhende, warenproduzierende Gesellschaft abhängt. Und es gibt, das Gleiche gilt auch für die Abhängigkeit vom Weltmarkt, wo dann im Grunde sich die staatliche Wirtschaftspolitik darauf konzentriert, Standortpolitik zu sein, also attraktiv zu sein gegenüber anderen Standorten und alles zu tun in der Konkurrenz mit anderen Ländern, um also insofern auch die Bedingungen entsprechend zu bieten, niedrige Steuern, Arbeitsbedingungen möglichst herabsenken und so weiter und so fort. Damit geht einher, dass die soziale Spaltung, die kollektive Interessensvertretung der wahren Arbeitskraft immer schwieriger macht oder das untergräbt. Und ein Punkt, der auch viel thematisiert wird in bestimmten Teilen der Politologie, den finde ich auch sehr wichtig. Es gibt so eine Vervielfältigung der partikularen Interessen, die alle in der politischen Sphäre abgebildet werden sollen und wollen. Und zwar eine Vervielfältigung durch Individualisierung. Es gibt also nicht mehr wichtige, zusammengefasste Interessen, die irgendwie ausgeglichen werden müssen, sondern eine Vielfalt von Interessen, die alle rechtlich kodifiziert werden oder das anstreben. Und das bedingt eine wechselseitige Blockade. Also man kann das sehr schön auch sehen, immer an Bauprojekten, wo alle möglichen Interessen geltend gemacht werden und dann entsprechend das auch langsam vorangeht oder gar nicht möglich wird. Also hier findet, es wird dann ja beklagt, hier der Standort funktioniert nicht mehr, wirtschaftliche Katastrophe. Tatsächlich ist es so ein Moment dieser Vervielfältigung, dieser Atomisierung der Gesellschaft, die im Grunde nicht mehr adäquat über das Partikularinteresse geregelt werden kann. Also die Gesellschaft zerfällt in lauter partikulare Interessen, auch empirisch, in immer mehr, die irgendwie miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Und das ist im Grunde gar nicht mehr politisch zu moderieren. Ein Punkt, den, denke ich, sich lohnt, auch weiter zu verfolgen. Ja, Handlungskrise zweiter Akt habe ich es genannt, weil die Handlungskrise der 70er, 80er Jahre ja nur verschoben wurde und die tritt jetzt in Mitte der Nullerjahre, Anfang und vor allem im Anschluss an die Finanzkrise von 2008 verstärkt in Erscheinung. Das sind aber, was die Handlungskrise des Staates ausmacht, also dass diese alte Herstellung von Konsens auf der Ebene von Interessensausgleich nicht mehr funktioniert, ist das eine. Das andere ist aber, dass noch weitere strukturelle Entwicklungen dazukommen, die alle aber auch zu tun haben mit der Logik der Kapitalverwertung. Also zwei sind vor allem zu nennen. Das eine ist der Rückschlag der ökologischen Krise. Die ökologische Krise ist ja seit den 70er Jahren ein Thema und wurde aber immer nur verdrängt durch verschiedene Mechanismen. Also verdrängt durch Ausweichen auf andere Rohstoffe, verdrängt durch Externalisierung an Länder der kapitalistischen Peripherie. Das sind so ganz wesentliche Punkte. Oder es wird einfach nur oberflächlich bestimmte Maßnahmen des Umweltschutzes ergriffen, die spürbar sind oder die unmittelbar sichtbar sind, wie die berühmten dreckigen Schornsteine. Ja, die Gifteinträge zum Beispiel ins Grundwasser, die nicht so unmittelbar erkennbar sind, gleich auf den ersten Blick, die gehen weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Faktoren und natürlich der CO2-Ausstoß als so das zentrale Thema, der jetzt dann zurückschlägt über die Klimaveränderung. Also es zeigt sich im Grunde auch hier auf einer anderen Ebene, nicht nur der Ebene der Interessenpolitik, dass die Politik und die Gesellschaft die ökologische Krise nur verdrängt hat und nicht gelöst hat und dass eine Lösung im Grunde gar nicht sichtbar ist. Es werden immer nur schöne Erklärungen abgegeben, aber es wird nichts getan, substanziell. Und wenn man genau hinschaut, kann auch nichts getan werden, aber das ist ein anderes Thema, über das ich jetzt nicht weiter mich auslassen werde. Der andere Punkt ist, dass gleichzeitig auch die globalen Krisenregionen, es viele globale Krisenregionen geradezu in einen Zerfallsprozess eintreten oder der sichtbar wird, wahrgenommen wird, schon in den 90er Jahren, Nullerjahren und immer mehr Menschen aus diesen Regionen dann in die kapitalistischen Zentren versuchen zu kommen und dann entsprechend durch Festung Europa etc. massiv ausgestarrt werden. Aber der Druck ist spürbar, ja, also da ist etwas, was kommt, das kommt zurück. Ja, diese Externalisierung funktioniert nicht mehr wie vorher Und die Politik kann eigentlich nichts anderes tun, als Mauern hochziehen. Ja, das ist aber keine Art und Weise, das Problem zu lösen. Das ist selbst bei denjenigen, die das befürworten, das Aussperren der Menschen, die hierher wollen, nachdem sie durch den imperialen Lebensstil der Metropolen ihre Lebensgrundlagen verloren haben. Also selbst Menschen, die dafür sind, die Menschen auszusperren, wissen im Grunde, dass das keine Lösung des Problems ist. Also es ist sichtbar. Und das Gleiche kann man auch nochmal beobachten auf der Ebene der militärischen Interventionen. Menetekel-Irak-Krieg ist da ja besonders hervorzuheben. Also erst werden die peripheren Regionen ausgebeutet, zerstört, in Kriege gestürzt, um an die Rohstoffe zu gelangen etc. Und wenn es dann die Staaten zerfallen, Bürgerkriege entstehen, wurde dann der Versuch gemacht, ja, wir erinnern uns vielleicht noch Bush, Freedom and Democracy in den Irak durch militärische Intervention. Also auch so eine Vorstellung, man könnte jetzt die Krisen, die durch die eigene Ausbeutung dieser Länder erzeugt wurden und durch frühere militärische Interventionen, jetzt durch militärische Interventionen wieder in den Griff kriegen. Das war eigentlich damals schon sichtbar, dass das völlig grotesk ist. Und das endete natürlich auch nach Katastrophe und wurde dann allgemein sichtbar. Das heißt, wenn man das zusammenfassen will, kann man sagen, es zeigt sich, dass die Kosten für die imperiale Lebensweise, das ist ein Ausdruck von Ulrich Brandt, den ich recht gut finde, also diese Kosten lassen sich nicht dauerhaft verdrängen. Und die Politik erweist sich handlungsunfähig auch gegenüber den Folgen der Externalisierung, also Externalisierung der Kosten dieses Lebensstils auf die Umwelt und auf die kapitalistische Peripherie. Gut, diese Handlungskrise löst eine entsprechende führt zu einer sehr starken Delegitimierung der Politik, die in der Regel dann so läuft, die Politik ist korrupt, sie ist unfähig und so weiter. Also eine sehr personalisierende und regressive Politikkritik, wenn man das so nennen will. Das ist sehr stark verbreitet. Ja, und aber es ist auch spürbar, dass da irgendwie was nicht weitergeht, was vorher funktioniert hat. Und das ist ein starker Antrieb für den Aufstieg der rechten Identitätspolitik. Warum? Weil es findet eine Verschiebung hin vom Interesse zur Identität. Ja, also auf der Ebene der Interessen funktioniert das Handeln nicht mehr, der Ausgleich, die Herstellung der Allgemeinheit funktioniert nicht mehr, wie sie mal eine Zeit lang funktioniert hat. Und jetzt wird also durch Identitätspolitik sowas wie Handlungsfähigkeit einerseits simuliert oder Allgemeinheit simuliert im Sinne von einer imaginierten Gemeinschaft des Volkes, zu dem sich dann diejenigen zurechnen können, die glauben, dazuzugehören. Und aber gleichzeitig auch eine Handlungsfähigkeit insofern, als diese kollektive Identität die Grundlage dafür ist, nationalistisch abzugrenzen, rassistisch auszuschließen, sexistische, also Normierungen wieder einzuführen, die durch die Frauenbewegung und Queerbewegung und so weiter aufgelöst wurden und natürlich autoritäre Formen, Formierung. Und dieses Handeln, also da wird quasi gehandelt, herausragendes Beispiel ist da Trump, gehandelt wird, aber im Sinne einer Zerstörung oder Spaltung der Gesellschaft. Ja, also die gesellschaftlichen Grundlagen oder die Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens werden massiv beschädigt, bis hin eben zu den Vorfällen nach der Wahlniederlage von Trump. Da war es ja ganz offensichtlich, dass da quasi um den Preis der Identitätspolitik oder um die eigene Identitätspolitik zu behaupten, auch in Kauf genommen wird, dass das Land wirklich in den Bürgerkrieg versinkt. Und insofern kann man auch sagen, dass die rechte Identitätspolitik die neoliberale Zerstörung der gesellschaftlichen Kohäsion oder des gesellschaftlichen Zusammenhangs fortführt. Nur, dass das jetzt im Namen des Volkes geschieht, ja, statt im Namen des Marktes, und dass die Methoden großenteils noch um einiges brutaler und rücksichtsloser sind. Also wenn man sich Figuren wie Trump oder Orban oder Bolsonaro betrachtet, ist das ganz offensichtlich. Ja, damit komme ich zum Schluss, den ich, wie gesagt, nur hier nur andeuten möchte, die Frage der Perspektiven, weil ich jetzt schon, weil ich das Ganze sonst viel zu sehr in die Länge ziehen würde und ich noch mehr da ausholen müsste. Aber ich will es zumindest mal skizzieren, das soll dann in späteren Vorträgen vertieft werden. Also es gibt natürlich Gegenbewegungen, Bewegungen, die sich gegen die Zerstörung der natürlichen und gesellschaftlichen Lebensgrundlagen wenden, also die auch für eine solidarische Gesellschaft kämpfen und sich also sowohl gegen die Rechte als auch gegen die ganzen Krisenerscheinungen oder Zerstörungserscheinungen der kapitalistischen Logik stellen und Formen der Herrschaft. Um nur einige zu nennen, die globale Klimabewegung, die ja so die große Bewegung der letzten Jahre war, bis sie dann durch Corona auch ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Die starken Frauenbewegungen und LGBTQ-Bewegungen, die es überall auf der Welt gibt, also insbesondere in Lateinamerika, spielen die eine ganz entscheidende Rolle, die eben auch im Kampf gegen autoritäre Regime und überhaupt Bewegungen gegen den Autoritarismus, die ja überall auf der Welt immer wieder aufflammen. Man denke auch an die tragischen Bewegungen im arabischen Frühling, die leider in zum großen Teil entweder niedergeschlagen wurden oder sogar im Bürgerkrieg geendet sind. Aber diesen Impuls, sich dagegen zu wehren, gegen die autoritäre Zurichtung, gegen die Zerstörung der Gesellschaft, diesen Impuls gibt es natürlich in starkem Maße. Und diese Bewegung oder diese Kämpfe, wenn man es analytisch betrachtet, weisen im Grunde über die partikularen Interessen hinaus, also über diese Enge der partikularen Interessen. In gewisser Weise zielen sie aufs Ganze. Sie wollen dann, beim Klima ist es ganz eindeutig, aber auch bei Frauen, bei den Frauenbewegungen und oder auch den auch anderen Bewegungen, die einfach darauf zielen, solidarisch zu leben, ohne Herrschaft zu leben, ohne Unterdrückung zu leben. Also das lässt sich eigentlich nicht mehr in dieser Form in den Interesse fassen, sondern weist darüber hinaus. Es gibt allerdings, und das ist auch ein Erbe des Neoliberalismus, keine verbindende emanzipative Perspektive, die über die Politik hinaus, über die Politik jetzt in diesem Sinne, wo es eben, wie ich das eben beschrieben habe, als Interessenpolitik hinausweist. Und nur eine solche Perspektive könnte neue Handlungsperspektiven eröffnen. Was wäre das? Und das ist jetzt wirklich nur so als Stichworte uns anzudeuten und in späteren Vorträgen auszuführen. Wenn wir von der Ebene, von der Politik aus denken oder vom Staat aus denken, kann die Perspektive nur darin bestehen, den Staat in die Gesellschaft zurückzunehmen, Rücknahme des Staates in die Gesellschaft, sozusagen das Gegenteil von dem, was der Neoliberalismus gemacht hat. Der hat ja den Staat kritisiert vom Standpunkt des Marktes aus und hat den Staat zerstört oder die Zerstörung des Staates mit vorangetrieben. Und hier geht es ja um was ganz anderes, nämlich um die Rücknahme des Staates in die Gesellschaft im Sinne der gesellschaftlichen Selbstorganisation. Also nicht im Namen des Marktes, sondern gerade im Gegenteil der gesellschaftlichen Selbstorganisation, die dann keinen Staat mehr braucht. Also eine Gesellschaft, die sich eben nicht vermittelt über oder sich herstellt über das Gegeneinander von privaten Interessen, sondern sich herstellt über Kooperation und Solidarität. Selbstorganisation, eine solche Gesellschaft braucht nicht nur keine Waren, ja, die stellt keine Waren her, die stellt Dinge her für den eigenen Bedarf und tauscht sich darüber aus, wie die produziert und verteilt werden. Sie braucht aber auch keinen Staat, weil der Staat ja eben genau Ausdruck dieser Auslagerung ist oder eine Auslagerung, die Auslagerung der Allgemeinheit darauf beruht, dass die Gesellschaft sich herstellt über die in der Form der Privatheit. Und in einer Gesellschaft, in der das nicht der Fall ist, in der die Grundlage die Kooperation ist, ist die Allgemeinheit immer schon in den gesellschaftlichen Beziehungen enthalten. Und deswegen braucht es auch keinen Staat. Natürlich ist das ein langer Prozess, ein konfliktreicher Prozess, der auch nicht einfach so ablaufen kann, dass die Emanzipationsbewegungen sich vom Staat abwenden oder einfach mit einem Schlag den Staat abschaffen. Das geht gar nicht. Es ist letztlich immer auch ein Prozess, oder es ist ein Transformationsprozess, der nur so aussehen kann, dass die staatlichen Funktionen nach und nach zurückgedrängt werden, im gleichen Maße wie neue Formen der Vergesellschaftung konstruiert werden und im gleichen Maße wie auch der gesellschaftliche Reichtum angeeignet wird und gleichermaßen transformiert wird. Also es geht ja nicht darum, einfach den gesellschaftlichen Reichtum, so wie wir ihn im Kapitalismus vorfinden, einfach anzueignen und irgendwie weiter zu nutzen, sondern es bedeutet eine Entwicklung eines ganz anderen Begriffs von gesellschaftlichem Reichtum. Aber wir müssen natürlich immer von dem ausgehen, was vorhanden ist. Also wir können nicht eine Gesellschaft im luftleeren Raum entwickeln. Wir müssen ausgehen von dem Reichtum, der vorhanden ist. Der muss transformiert werden. Wir müssen ausgehen von dem Staat, der vorhanden ist und die gesellschaftliche Allgemeinheit repräsentiert. Auch der muss transformiert werden im Sinne von zurückgenommen werden in die Gesellschaft. Das war, wie gesagt, Fortsetzung folgt, habe ich unter die Folie geschrieben, weil das Thema sein wird von später. Und damit ende ich hier und lade euch ein, an der Diskussion teilzunehmen. Ja gut, dann übernehme ich wieder kurz.